von Sehnsucht, wenn es wohl so klingt. Ich singe von den tausend Dingen, die sind in mir drin. Vielleicht so klingt. Du denkst an tausend, tausend Dinge, die sind in dir drin. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Gerade prächtig oder irre ich mich sehr. Jemand gefunden, der dich kennt und fühlt so sehr, so sehr, so sehr. Sing mir nicht von Sehnsucht, auch wenn es wohl so klingt. Tausend Dinge, die in uns einfach sind.